Doch er selbst, wie ein Habicht mit schnellen Schwingen zum Fluge ansetzt, der von einem steilen, sehr hohen Felsen sich aufschwingt und die Ebene durchsaust, einen anderen Vogel zu jagen, so stürmte weg von ihnen Poseidon, der Erdenerschütterer. Ajas, der Schnelle, erkannt ihn zuerst, der Sohn des Oileus, und sogleich sagte er zu Ajas, dem Sohn des Telamon: Ajas, da einer der Götter, die den Olympos bewohnen, gleichend dem Seher uns aufruft, bei den Schiffen zu kämpfen, doch ist jener nicht Kalchas, der Seher und Vogelflugdeuter, denn von hinten habe ich der Füße und Schenkel Bewegung leicht erkannt, wie er fortging. Die Götter sind mühelos erkennbar. Aber es fühlt sich auch mir der Mut im eigenen Herzen stärker nun getrieben, in Schlacht und Kampf mich zu stürzen. Unten zucken die Füße bereits und oben die Arme. Ihm drauf erwidernd sagte der Telamonier Ajas: Ebenso zucken auch mir um den Speer jetzt die siegreichen Hände, und es steigt hoch mir die Kraft, und unten treibt es mich vorwärts mit beiden Füßen. Selbst auch allein begehr ich mit Hektor, Priamos Sohn, dem rastlos entschlossenen Streiter, zu kämpfen. So also sprachen sie denn dergleichen untereinander, ob ihrer Kampflust erfreut, die der Gott ins Herz ihnen legte. Jene Achaier dahinten indes trieb der Erdenbeweger, die bei den schnellen Schiffen die kampfmüden Herzen sich kühlten, denen waren in arger Ermattung erschlafft ihre Glieder, und ihre Herzen beherrschte Beklemmung, wie sie die Troer sahen, die die große Mauer erstiegen hatten in Haufen. Bei deren Anblick vergossen sie Tränen unter den Brauen, nicht mehr an Rettung denkend. Der Erdenerschütterer aber ging hin und trieb sie leicht zu bilden starke Verlangen, kam zu Teukros zuerst und Leitos, diese ermunternd, dann zum Helden Penelios, Thoas, Deipyros alsdann und Meriones, Antilochos auch, Entfessler des Schlachtlärms. Diese spornte er an und sprach die gefiederten Worte: Schmach euch, Argeier! Ihr jungen Kerle, euch schenkt ich Vertrauen, dass ihr kämpfen würdet und unsere Schiffe bewahren. Lasst ihr aber ab von dem unheilbringenden Kampfe, dann zeigt sich jetzt der Tag, an dem uns die Troer bezwingen. Nein, doch, ein großes Wunder sehe ich da mit den Augen, ein gar schreckliches, wie ich es niemals für möglich gehalten. Troer im Anmarsch auf unsere Schiffe, sie, die doch früher scheuen Hirschkühen glichen, die im Wald den Schakalen und den Panthern und Wölfen zum Fraße werden und ziellos schweifen, wehrlos und ohne jegliche Kampflust im Leibe. So auch wagten die Troer früher nie der Achaier Kraft und Gewalt entgegenzustehen, auch nicht im Geringsten. Jetzt aber kämpfen sie fern von der Stadt bei den bauchigen Schiffen durch die Schuld unseres Führers und Lässigkeiten der Krieger, die mit jenem Zerstritten nicht wehren sich wollen für unsere schnellen Schiffe, nein, lieber sich schlachten lassen bei ihnen. Aber wenn er auch wirklich ganz und gar daran schuld ist, Atreus Sohn Agamemnon, der weithin gebietet, der Heros, weil er den fußschnellen Peleus Sohn in der Ehre gekränkt hat, dürfen wir doch auf gar keinen Fall erlahmen im Kampfe. Nein, heilen wir das schnell, sind doch heilbar die Herzen der Edlen. Ihr aber, schmählich ist's, lasst nach in der stürmischen Kampfkraft, ihr, die ihr alle die Besten im Heer seid. Ich würde nicht hadern mit einem Mann, der nachlässt im Kampf, wenn er eine Memme wäre, doch euch verarge ich es vom Grund meines Herzens. O, ihr Schwächlinge, bald schafft ihr noch ein größeres Unheil mit dieser Lässigkeit. Nein, Scham und Entrüstung lasst einziehen in eure Seele. Denn nun hat ein großer Streit sich erhoben. Hektor, der tüchtige Rufer, kämpft bereits bei den Schiffen voller Kraft und zerbrach die Tore und mächtigen Riegel. So also rüttelte auf die Achaier der Erdenbeweger. Und um die beiden Ajas stellten auf sich die Reihen Starke. Die hätte nicht Ares getadelt, wär er gekommen, noch Athene, die aufhetzt das Kriegsvolk, denn die erlesenen Besten hielten den Troern stand und dem göttlichen Hektor, Speer an Speer gedrängt und Schild sich mit Schild überlappend. Schild stieß an Schild und Helm an Helm und Krieger an Krieger, und es berührten die Rossschweifhelme mit glänzenden Bügeln sich, wenn sie nickten, denn dermaßen dicht standen sie aneinander. Und die Speere reihten gestaffelt sich, von den kühnen Armen geschwungen, doch die strebten vorwärts, begierig zu kämpfen. Nun stürmten dicht gedrängt vor die Troer. Es führte sie Hektor geraden Weges voran, wie ein Rollstein von einem Felsen, den hinab von der Kante ein wintergeschwollener Fluss stieß, der bei unsäglichem Regen den Grund des schamlosen Felsens losriss. Und hoch aufspringend fliegt er dahin, und es kracht dann laut unter ihm das Gehölz. Und ungehemmt saust er beständig, bis er ins Ebene kommt. Dann hält er, so sehr er im Schuss ist. So drohte Hektor zunächst ohne Mühe eine Schneise zu schlagen bis zum Meer hin, durch die Hütten und Schiffe Achaias mordend. Doch als er dann stieß auf die dichten Reihen, da blieb er stehen, nah herangedrungen. Die Feinde, die Söhne Achaias, aber stachen mit Schwertern und doppelschneidigen Lanzen und stießen ihn von sich weg. Er wankte und musste da weichen. Und er schrie laut den Troern zu mit durchdringendem Rufe: »Troer und Lykier ihr und Dardaner, Streiter im Nahkampf, harret aus! Nicht lange halten mich auf die Achaier, mögen sie selber auch turmgleich aneinander sich schließen!« sondern ich glaube, sie weichen der Lanze, wenn mich denn wirklich antrieb der Beste der Götter, Heras donnernder Gatte. So sprach er und erweckte Kraft und Mut eines jeden. Da kam Deiphobos unter ihnen schneidig geschritten, Priamos Sohn, vor sich haltend den Schild, den gleichmäßig runden. Leicht rückte er schrittweise vor in der Deckung des Schildes. Doch Meriones zielte auf ihn mit dem schimmernden Wurfspeer, warf und fehlte nicht auf den Schild, den gleichmäßig runden, aus Stierleder gemachten. Doch drang er nicht durch, nein, viel früher brach der Schaft an der Spitze ab. Deiphobos aber streckte den Stierhautschild von sich weg, da im Herzen er bebte vor Meriones, des kampfgesinnten Lanze. Der Heros aber wich zurück in die Schar der Gefährten. Ihn wurmte beides schrecklich, der Sieg, der entgangen, die Lanze, die abbrach. Und er schritt hin und ging zu den Hütten und Schiffen nach Achaias, um den mächtigen Speer zu holen, daheim in der Hütte. Weiter kämpften die andern. Geschrei unauslöschlich erhob sich. Teukros, Telamons Sohn, schlug als erster tot einen Krieger, Imbrios, Lanzenkämpfer, des Rosse gesegneten Mentorsohn, der in Pedaion wohnte, bevor die Achaier gekommen, Priamos Bastard, Tochter vermählt, der Medesikaste. Doch als die Schiffe der Danaer kamen, die beiderseits runden, ging er nach Troja zurück und glänzte unter den Troern, wohnte bei Priamos dort. Der ehrte ihn gleich seinen Kindern. Den stieß Telamons Sohn unters Ohr mit der mächtigen Lanze und zog die Lanze heraus. Der sank dahin wie die Esche, welche hoch auf dem Gipfel des weit herum sichtbaren Berges mit dem Erzbeil geschlagen ihr zartes Laub wirft zu Boden. So fiel er, seine erzverzierte Rüstung erklirrte. Da stürmte Teukros heran, voller Gier, ihm die Rüstung zu rauben. Hektor schoss auf den Stürmenden nun den schimmernden Wurfspeer, der aber sah ihm entgegen und wich knapp aus, so der Lanze. Doch den Amphimachos, Theatos Sohn des Aktorionen, der grad zum Kampf kam, traf er gegen die Brust mit dem Speere, dumpf fiel er hin, und es klirrten an seinem Leibe die Waffen. Hektor lief nun hinzu, den Helm, der fest an den Schläfen anlag, weg von des tapferen Amphimachos Haupte zu reißen, aber auf Hektor, den Stürmenden, zielte mit schimmerndem Speere Ajas, doch nirgends zeigte sich Haut, war er doch am ganzen Leib mit grässlichem Erz umhüllt. Auf den Buckel des Schildes stach er und stieß ihn mit großer Kraft, da wich Hektor nach hinten weg von den beiden Toten. Die zogen heraus die Achaier. Und den Amphimachos brachten die zwei athenischen Führer Stichios und der edle Menestheus zum Volk der Achaier, Imbrios aber die beiden Ajas voll stürmischer Kampfkraft. Wie eine Ziege zwei Löwen dem Schutz scharfzahniger Hunde gierig entreißen und fort sie durch dichtes Unterholz schleppen, hoch überm Boden fest sie halten zwischen den Kiefern, so nun hielten ihn hoch die beiden gewappneten Ajas, raubten ihm dann seine Waffen. Das Haupt vom Nacken, dem Zarten, schlug ihm Oileus Sohn, der wegen Amphimachos zürnte, und warf es schwungvoll einem Ball gleich hin durch die Menge, und dem Hektor vorn vor die Füße fiel's in den Staub hin. Damals ergrimmte Poseidon übermäßig im Herzen, da sein Enkel gefallen war in grausem Gemetzel, und er schritt hin und ging zu den Hütten und Schiffen Achaias, um die Achaier zu spornen, doch Kummer schuf er den Troern. Idomeneus, der Speerberühmte, kam ihm da entgegen. Dieser kam von einem Gefährten, der jüngst aus dem Kampfe kehrte, vom scharfen Erz an der Beuge des Knies getroffen, den trugen Freunde. Und er, als er Weisung gegeben den Ärzten, ging zur Hütte zurück, denn er wünschte, noch weiter am Kampfe teilzunehmen. Ihm sagte der mächtige Erdenerschüttrer, gleich bezüglich Stimme dem Sohn des Andraimon, dem Thoas, der in der ganzen Pleuron und Kalydons steilen Gefilden über die Aitoler herrschte und gottgleich im Volke geehrt war, Idomeneus, Ratgeber der Kreter, wo sind nur geblieben all die Drohungen, welche den Troern gedroht, die Achaier? Ihm gab Idomeneus, der Führer der Kreter, zur Antwort, Thoas, kein einziger Mann ist jetzt schuldig, soweit ich's erkenne, denn wir alle verstehen es doch, die Waffen zu führen. Keinen lähmt feige Furcht und keiner, sich beugend der Unlust, sucht vor dem schlimmen Kampf sich zu drücken, aber so muß es nunmehr wohl Kronion dem Übermächtigen lieb sein, dass fern von Argos hier die Achaier spurlos zugrund gehen. Also, Thoas, auch früher schon warst du ja standhaft im Kampfe und spornst auch andere an, wo immer du lässig sie antriffst. So gib du jetzt nicht auf und treibe an einen jeden. Ihm erwiderte drauf Poseidon, der Erdenerschüttrer, Idomeneus, nicht soll der Mann nach Hause mehr kehren, jemals aus Troja, nein, soll hier den Hunden werden zum Spielzeug, der am heutigen Tag ohne Not dem Kampf aus dem Weg geht. Auf, nimm die Waffen und komme hierher. Wir müssen zusammen uns bemühen, ob wir nicht zu zweit nur zu nützen vermögen. Auch ganz klägliche Männer erweisen, vereint sich als tüchtig. Wir zwei jedoch wissen auch mit tapferen Männern zu kämpfen. Sprach's und schritt wieder zurück, der Gott, zur Kampfnot der Männer. Idomeneus jedoch, als zur stattlichen Hütte er hinkam, tauchte ein in die herrliche Rüstung und fasste zwei Speere. Und er schritt hin und ging dem Blitz gleich, welchen Kronion fasst mit der Hand und schwingt vom Glanz umstrahlten Olympos, weisend ein Zeichen den Menschen, und blendend hell ist sein Leuchten. Also gleiste das Erz um die Brust ihm, wie er davonlief. Da begegnete ihm Meriones, ein wackrer Gefolgsmann, noch nahe der Hütte, eine eherne Lanze zu holen, kam er des Wegs. Zu ihm sprach da Idomeneus, der Gewaltge: »Molos, fußschneller Sohn Meriones, liebster Gefährte, sag, warum kamst du, verlassend den Kampf und das feindliche Treffen? Bist du getroffen und quält dich die Spitze eines Geschosses, oder kamst du zu mir als Bote? Und auch ich selber hab keine Lust, in den Hütten zu sitzen, nein, brenne zu kämpfen.« Und der verständige Meriones sagte dagegen: »Idomeneus, Berater der erzgewandeten Kreter, sieh, ich will nachschauen, ob dir ein Speer in den Hütten geblieben, um ihn zu holen. Denn den, den ich vorher hatte, zerbrach ich, als auf Deiphobos Schild er des Übermütigen auftraf.« Ihm gab Idomeneus, der Führer der Kreter, zur Antwort: »Speere, wenn du es willst, wirst du einen oder auch 20 finden, in der Hütte gelehnt an die schimmernden Wände, troische, die ich Erschlagenen abnahm. Ich glaube doch wirklich, nie von feindlichen Männern entfernt zu stehen im Kampfe. Drum habe ich Speere genug und mit Buckeln versehene Schilde und auch zahlreiche Helme und Panzer, die glänzen und funkeln.« Und der verständige Meriones sagte dagegen: »Auch mir fehlt's bei der Hütte und dem Schiffe, dem Schwarzen, nicht an viel troischer Beute. Doch ist es zu weit, sie zu holen, nämlich auch ich habe niemals, so mein ich, vergessen die Kampfkraft, sondern stelle mich in der männerehrenden Feldschlacht unter die vordersten Kämpfer, wann immer der Kriegsstreit auch ausbricht. Andern der erzumschirmten Achaier entgeht es wohl eher, wie ich kämpfe, doch du solltest, denk ich, besser es wissen.« Ihm gab Idomeneus, der Führer der Kreter, zur Antwort: »Deine Tapferkeit kenne ich. Was brauchst du dies zu beteuern? Würden wir jetzt bei den Schiffen versammelt, alle die Besten, für eine Lauer, wo sich der Mut der Männer am meisten zeigt, wo der feige Mann und der Tapfere deutlich zu Tag tritt. Denn beim Feigling ändert bald so sich die Farbe, und nicht bekommt er sich in den Griff, ohne zittern zu sitzen, sondern er kauert unruhig und wechselt im Sitzen die Füße, und drinnen pocht ihm das Herz in der Brust mit heftigen Schlägen. Da er die Kehren ahnt und es klappern hörbar die Zähne. Doch beim Tapferen ändert sich nicht die Farb, und er fürchtet sich nicht zu sehr, wenn er einmal sitzt in der Lauer der Männer, sondern er wünscht ganz schnell in den leidigen Kampf sich zu stürzen. Keiner würfe da Mangel dir vor an Kampfkraft und Einsatz. Würdest du auch beim Kampf durch Wurf oder Schwerthieb getroffen, fiele doch nicht das Geschoss von hinten in Nacken und Rücken, sondern es würde der Brust begegnen oder dem Bauche, wenn du nach vorne stürmst ins Gedränge der vordersten Kämpfer. Aber schwatzen wir nicht mehr daher wie unreife Kinder, untätig säumend, dass es uns keiner maßlos verüble, sondern du gehe zur Hütte und hol eine wuchtige Lanze.« Sprach es, und Meriones, dem Ares an Schnelle gewachsen, holte sich rasch aus der Hütte heraus eine eherne Lanze und ging Idomeneus nach, voller Lust auf die Kämpfe. Und wie Ares, der Männervertilger, hinein in den Kampf geht und ihm folgt Phobos, der Schrecken, sein Sohn, so kräftig wie furchtlos, der in Panik versetzt sogar einen standhaften Kämpfer, unter die Äffyrer ziehen aus Thrakien die beiden zum Kampfe oder unter die stolzen Phlegyer, denn sie erhören nicht der beiden Bitten, sie schenken Ruhm nur den einen. So zogen Meriones und Idomeneus in die Schlacht jetzt, beide Führer der Männer, gewappnet mit funkelndem Erze. Den sprach nun zuerst Meriones an mit den Worten: »Deukalide, wo hast du vor, ins Getümmel zu tauchen? Ist's auf der rechten Seite des ganzen Heers, in der Mitte oder auf der linken? Denn da, fürcht ich, sind wie sonst nirgends nicht gewachsen dem Kampf die Haupthaar umwallten Achaier. Ihm gab Idomeneus, der Führer der Kreter, zur Antwort: Bei den Schiffen im Zentrum sind andere schon sie zu schirmen, beide Ajas und Teukros im Bogenschießen der Beste von den Achaiern und auch ein tüchtiger Streiter im Nahkampf. Die werden ihm, so sehr er auch stürmt, den Krieg noch verleiden, Hektor, dem Priamos Sohn, und wenn er auch noch so stark ist. Schwierig wird's für ihn sein, so sehr's ihn gelüstet zu kämpfen, deren Kraft zu besiegen und unbesiegbaren Hände, dass er die Schiffe verbrennt, wenn nicht er selbst, der Kronide, einen flammenden Brand in die schnellen Schiffe hineinwirft. Keinem Mann aber wiche der Sohn des Telamon Ajas, der, ein sterblicher Mensch, sich nährt von Demeters Korne und zu zerbrechen ist durch Erz und mächtige Steine. Selbst Achilleus stünd er nicht nach, dem Männerzersprenger, Mann gegen Mann, doch im Laufen lässt es sich nicht mit ihm streiten. Uns aber halte dich so zur Linken des Heers, dass wir schnellstens sehen, ob wir dem Feind Ruhm verleihen oder uns selber, sprach es, und Meriones, dem Ares an Schnelle gewachsen, ging voran, bis zum Heersee gelangten, wohin er's befohlen. Als die nun Idomeneus an Kraft gleich der Flamme erblickten, ihn selbst und seinen Gefolgsmann in Rüstungen kunstvoll verzierten, spornten einander sie an und gingen dann los auf ihn alle.